Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My wonderful friends who pursue living in the grace of God. Meine wunderbaren Freunde, die danach streben, in der Gnade Gottes zu leben. Now, look what Peter continues to tell us. Schau, was Petrus uns weiter sagt. For what merit is it to endure mistreatment for wrongdoing? Denn was ist es für ein Verdienst, wenn man aufgrund von Verfehlungen Misshandlungen erträgt? In other words, what Peter is saying here. Was Petrus hier mit anderen Worten sagt, ist: There's nothing special when you get mistreated and you do wrong. That's the normal consequence of your choice. Es ist nichts Besonderes, wenn du schlecht behandelt wirst, wenn du Unrecht tust. Das ist die normale Konsequenz deiner Entscheidung. Do you know what I found in my years of Christian ministry? Weißt du, was ich in den Jahren meines christlichen Dienstes festgestellt habe? That there is a huge amount of number of people. Es gibt eine große Anzahl von Menschen, who complain when they suffer the consequences of having done wrong. Die sich beschweren, wenn sie die Konsequenzen ihres Fehlverhaltens zu spüren bekommen. I mean, Peter said, guys, what do you think? Is that special? That's natural. Petrus sagt, Leute, warum denkt ihr, dass das etwas Besonderes ist? Das ist doch ganz natürlich. You're not going to get any special grace from God when you suffer because you've done the wrong things. Ihr werdet keine besondere Gnade von Gott bekommen, wenn ihr leidet, weil ihr etwas Falsches getan habt. Like God's not going to applaud you because you've done the wrong thing and now you're in trouble. Gott wird euch auch nicht applaudieren, weil ihr etwas Falsches getan habt und jetzt in Schwierigkeiten steckt. But look what Peter continues to say. Aber schau, was Petrus weiter sagt. Yet if you are mistreated when you do what is right, wenn ihr aber Schmähungen erduldet, weil ihr das Richtige tut, and you faithfully endure it, und ihr ertragt es treu, this is commendable before God. Dann ist das lobenswert vor Gott. You see, think about it. Denk mal darüber nach. Is not Jesus the one who taught us so clearly? Ist nicht Jesus derjenige, der uns so deutlich gelehrt hat? Love those who hate you. Liebet die, die euch hassen. Bless those who curse you. Segnet die, die euch verfluchen. Do good to those who treat you badly. Tut denen Gutes, die euch schlecht behandeln. You see, Peter is really not doing anything else here, but just repeating the words of Jesus. Petrus tut hier eigentlich nichts anderes, als die Worte Jesu zu wiederholen. And the words of Jesus were very, very clear. Und die Worte Jesu waren sehr, sehr klar. That when we are treated bad, we give back good. Wenn wir schlecht behandelt werden, sollen wir Gutes zurückgeben. And here Peter says, this is actually commendable before God. Hier sagt Petrus, das ist eigentlich lobenswert vor Gott. To endure faithfully when everybody does something wrong to us, we still show the attitude of love and kindness. Treu zu ertragen, wenn uns jemand etwas Böses antut und trotzdem eine Haltung der Liebe und Freundlichkeit zu haben. Look what he says in verse 21. Schau, was in Vers 21 sagt. After he says this is commendable before God, nachdem gesagt hat, das ist lobenswert vor Gott, he says something very cool. Sagt etwas sehr Cooles. He said, in fact, you were called to live this way. Sagt, ihr seid sogar dazu berufen, so zu leben. Friends, I could be rich if I would get $10 or 10 euros or 10 whatever for every person who asked me to help them find their calling. Freunde, ich könnte reich sein, wenn ich $10 oder 10 euros oder 10 was auch immer für jeden Menschen bekäme, der mich bittet, ihm zu helfen, seine Berufung zu finden. What's my purpose? What's my calling? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Well, here is talking about your calling. Nun, hier spricht über deine Berufung. Your calling is to do well when you suffer. Deine Berufung ist es, Gutes zu tun, wenn du leidest. Your calling is to love when you're rejected. Deine Berufung ist es, zu lieben, wenn du zurückgewiesen wirst. You were called to live this way, Peter says. Look why. Du bist berufen, so zu leben, sagt Petrus. Und warum? Because Christ also suffered in your place, leaving you his example for you to follow. Weil auch Christus an eurer Stelle gelitten hat und euch sein Beispiel hinterlassen hat, damit ihr ihm nachfolgt. Listen. Hör mal. Over and over and over again. Immer und immer wieder höre ich. Here I hear people say, this is unjust, I'm suffering unjustly. Höre ich Menschen sagen, das ist ungerecht, ich leide zu Unrecht. Look what the Bible says here. Schau, was die Bibel hier sagt. It's so incredible. Es ist so unbeschreiblich. Christ suffered in your place. Do you think that was just suffering? Christus hat an deiner Stelle gelitten. Glaubst du, das war ein gerechtes Leiden? Do you think Christ deserved to suffer because of you? Glaubst du, Christus hat es verdient, deinetwegen zu leiden? You know, in fact, if you really think about it, the cross was one of the places of the greatest injustice in human history. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, dann war das Kreuz ein Ort einer der größten Ungerechtigkeit in der Geschichte der Menschheit. You know, I know there's a lot of unjust suffering going on all over this world. Ich weiß, dass es auf der ganzen Welt viel ungerechtes Leid gibt. I understand it. Das ist mir klar. There are wars and terrible things happening and a lot of people suffering unjustly. I understand it. Es gibt Kriege und schreckliche Dinge und viele Menschen leiden zu Unrecht. Das verstehe ich. But the greatest unjust suffering happened because of you. Aber das größte ungerechte Leiden ist deinetwegen geschehen. And because of me. Und meinetwegen. Because the one who suffered for you and for me never ever did a single thing wrong. Denn derjenige, der für dich und für mich gelitten hat, hat nie, auch nur ein einziges Mal etwas falsch gemacht. Think about this. Denk darüber nach. The one who did everything right, who never ever ever sinned. Derjenige, der alles richtig gemacht hat, der hat noch nie gesündigt. Suffered because of you. Hat deinetwegen gelitten. And Peter is telling us that this is an example that you need to follow. Und Petrus sagt uns, dass dies ein Beispiel ist, dem wir folgen sollen. Look in verse 22. Schau Vers 22. He never sinned and he never spoke deceitfully. Er hat nie gesündigt und nie falsch geredet. So the Bible is not only telling us that Jesus suffered for us and we should love Jesus, we should be thankful. Die Bibel sagt uns also nicht nur, dass Jesus für uns gelitten hat und wir Jesus lieben sollen, dass wir dankbar sein sollen. That we should be, you know, thankful that Jesus suffered for us. Dass wir dankbar sein sollen, dass Jesus für uns gelitten hat. No, the Bible doesn't say here that we should be thankful that Jesus suffered for us. Nein, die Bibel sagt hier nicht, dass wir dankbar sein sollen, dass Jesus für uns gelitten hat. The Bible says that Jesus gave us an example how to live life. Die Bibel sagt, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, wie wir leben sollen. It literally said, you were called to live this way and you are supposed to follow the example of Jesus. Wörtlich heißt es dort, ihr seid dazu berufen, so zu leben und ihr sollt dem Beispiel Jesu folgen. The example of Jesus was what? Was war das Beispiel von Jesus? He suffered even though he never did anything wrong. Er hat gelitten, obwohl er nie etwas falsch gemacht hat. Suddenly the whole thing of suffering is in a different perspective. Plötzlich steht die ganze Sache mit dem Leiden in einem anderen Licht da. Why is it in a different perspective? Warum steht sie in einem anderen Licht da? Because now when I'm in a place where I'm suffering injustice, I can say, my Jesus did that for me, I can do it too. Weil ich jetzt, wenn ich an einem Ort bin, an dem ich Ungerechtigkeit erleide, sagen kann, mein Jesus hat das für mich getan, ich kann das auch tun. And I can keep reminding myself that this way I'm following in his footsteps. Und ich kann mir immer wieder vor Augen führen, dass ich auf diese Weise in seine Fußstapfen trete. So let's follow his example. Lass uns also seinem Beispiel folgen. And instead of complaining when we suffer, we show the goodness of God. Anstatt uns zu beschweren, wenn wir leiden, zeigen wir die Güte Gottes. See you tomorrow. Bis morgen.